Aus Anlass des 23. Todestages von Genossen Kim Il-sung gab es Seminare über seine Verdienste in der Vielfältigkeitspartei Indonesiens, dem indischen Zuce-Philosophie-Studentenkomitee, der pakistanischen Gesellschaft zum Studium von Zuce, der pakistanischen Zuce-Ideologie-Studentenorganisation Rahor, dem ugandischen nationalen Exekutivkomitee der panafrikanischen Bewegung und den Gruppen der Zweigstelle des äthiopischen nationalen Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentenkomitees. In Seminaren betonten die Redner, dass die Verdienste von Genossen Kim Il-sung um die Verstärkung und Entwicklung des sozialistischen Korea und die Erfüllung der Sache der Menschheit für die Souveränität mit dem Jahrhundert ewig unvergessen bleiben würden.